20. Kapitel. Wie konnten Sie so unaufmerksam sein, Madame, als Sie das letzte Kapitel lasen? Ich sagte Ihnen darin, dass meine Mutter keine Papistin sei. Papistin? Davon haben Sie kein Wort gesagt, mein Herr. Madame, ich muss es mit Ihrer Erlaubnis wiederholen, dass ich es Ihnen sehr deutlich, so deutlich zum wenigsten gesagt habe, als man mit Worten nach ihrer eigentlichen Bedeutung so etwas sagen kann. Ja, wenn es so ist, mein Herr, dann muss ich eine Seite überschlagen haben. Nein, Madame, kein Wort haben Sie überschlagen. Dann habe ich geschlafen, Herr. Die Ausflucht, Madame, kann Ihnen mein Stolz nicht hingehen lassen. Ja, nun, dann verstehe ich nichts von der ganzen Sache. Das, Madame, ist eben das Versehen, das ich Ihnen zur Last lege und zur Strafe, bestehe ich darauf, dass Sie augenblicklich das ganze Kapitel noch einmal durchlesen. So. Diese Strafe habe ich der Dame weder aus Spaß noch aus Grausamkeit auferlegt, sondern aus der allerbesten Absicht, und deswegen werde ich ihr auch keine Entschuldigung machen, wenn sie wiederkommt. Es ist, um ihr den falschen Geschmack abzugewöhnen, welcher sich bei Tausenden außer ihr eingeschlichen hat, immer frisch fortzulesen, mehr aus Begierde nach Abenteuern als nach der tiefen Gelehrsamkeit und Wissenschaft, welche sie aus einem Buche von diesem Schlage, wenn es gehörig gelesen würde, unfehlbar schöpfen müssten. Das Gemüt sollte gewöhnt werden, beim Lesen weise Betrachtungen und neue Schlüsse zu machen. Diese Gewohnheit war es, die den jüngeren Plinius bezeugen ließ, dass er niemals ein so schlechtes Buch gelesen, dass er nicht einigen Nutzen daraus gezogen habe. Aber da kommt, meine schöne Dame, haben Sie das Kapitel noch einmal gelesen, Madame, wie ich Sie bat? Nun gut. Und haben Sie nicht beim zweiten Lesen die Stelle bemerkt, woraus die Sache erhält? Kein Wort dergleichen. Dann, Madame, belieben Sie die vorletzte Zeile des Kapitels wohl zu überlegen, wo ich mir die Freiheit nahm zu sagen, es wäre notwendig, dass ich erst geboren würde, ehe ich getauft werden könnte. Wäre meine Mutter eine Papistin gewesen, so folgte das nicht unbedingt. Verstanden? Ja. Sie sehen, wie leicht sich die feinen Winke und verdeckten Mitteilungen der Wissenschaften verfliegen, die schwere Moral verliert sich im Bodensatz und beides, das eine und das andere, geht für die Welt verloren.